Regen fällt, kalter Wind, himmelgrau, Frau schlägt Kind. Keine Nerven und so allein. Das Paradies kann das nicht sein. Männer kommen müde nach Haus. Geboren, bevor ich da war, war ich schon verloren.